Das ist meine Aufgabe. Ich sorge in diesem Land für die Balance. Und genau das Gleiche verlange ich von Ihnen. Sie schaffen die nötige Balance, indem Sie abdrücken. Wir marschieren, dann leuchtet ein Licht, das Dunkel und Wolken strahlend durchbricht. Und wenn wir uns finden beim Marsch durch das Land, dann blüht in uns allen ein heiliger Brand. Lauf es der Sonne entgegen, mit uns zieht die neue Zeit. Wenn alle versagen, die Fäuste geballt, wir sind ja zum Letzten bereit. Lauf es der Sonne entgegen, mit uns zieht die neue Zeit. Wenn alle versagen, die Fäuste geballt, wir sind zum Letzten bereit. Wenn wir im Sturm unserm Ziel uns genaht, dann ragt vor uns alle Neuland der Tat. Du Volk aus der Tiefe, du Volk in der Nacht, vergiss das Feuer und bleib auf der Wache. Lauf es der Sonne entgegen, mit uns in die neue Zeit. Wenn alle versagen, die Fäuste geballt, wir sind ja zum Letzten bereit. Lauf es der Sonne entgegen, mit uns in die neue Zeit. Wenn alle versagen, die Fäuste geballt, wir sind zum Letzten bereit. Unser Weg führt immer weiter, der Sturm ist nicht gebannt. Deutschland, unser heiliges Vaterland. Aus dunklem Schatten wird es wieder auferstehen. Und die Wut deiner Feinde wird für immer untergehen. Lauf es der Sonne entgegen, mit uns zieht die neue Zeit. Wenn alle versagen, die Fäuste geballt, wir sind ja zum Letzten bereit. Lauf es der Sonne entgegen, mit uns zieht die neue Zeit. Wenn alle versagen, die Fäuste geballt, wir sind zum Letzten bereit. Sonne entgegen, mit uns zieht die neue Zeit. Wenn alle versagen, die Fäuste geballt, wir sind ja zum Letzten bereit. Lauf es der Sonne entgegen, mit uns zieht die neue Zeit. Wenn alle versagen, die Fäuste geballt, wir sind ja zum Letzten bereit. Germania, jetzt kommt deine Zeit. Germania, zum Kampf sind wir bereit. Germania, jetzt kommt deine Zeit, Germania. Zum Kampf sind wir bereit.